Deutschlandfunk. Hintergrundpolitik. Heute, wenn es Karlsruhe wieder richten muss. Die Auflösung des Bundestages durch den Bundespräsidenten. Eine Sendung von Claudia Sanders. Nach der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1983 hat der Bundespräsident die Einschätzung des Bundeskanzlers zu beachten. Es sei denn, eine andere Einschätzung ist eindeutig vorzuziehen. Doch ich sehe keine andere Lagebeurteilung, die der Einschätzung des Bundeskanzlers eindeutig vorzuziehen ist. Ich bin davon überzeugt, dass damit die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen für die Auflösung des Bundestags gegeben sind. Bundespräsident Horst Köhler merkte man gestern Abend die Anspannung an. Die Entscheidung hat er sich nicht leicht gemacht. Dabei ist eines auf jeden Fall sicher. Ob neu gewählt wird oder nicht, entscheidet schließlich ein Gericht. Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe. Die Richter in den roten Roben konnten in den vergangenen Tagen schon nachlesen, welche Bundestagsabgeordneten eine Organklage einreichen könnten, damit es keine Neuwahlen gibt. Das werden die Karlsruher schon absegnen. Diesem politischen Druck werden sie sich nicht entziehen, mutmaßen einige Experten. Doch ob das so einfach wird? Ein Blick zurück. Ganz ähnlich war die Situation 1982-83. Auch damals ging ein Misstrauensvotum der Bundestagsauflösung voraus. Ich bitte um Vertrauen. Ich bitte um Vertrauen in meine außen- und innenpolitische Stetigkeit und Verlässlichkeit. Ich bitte um Vertrauen für die von den Fraktionen der Sozialdemokraten und der Freien Demokraten gemeinsam getragene Bundesregierung. Appellierte der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt. Damals knirschte es gewaltig im sozialliberalen Koalitionsgefüge. Die Liberalen wollten eine andere Wirtschaftspolitik. Und in der SPD machte sich Widerstand gegen die NATO-Nachrüstungspolitik breit. Schließlich übernahm Christdemokrat Helmut Kohl das Ruder. CDU und FDP bildeten eine Koalition, ohne dass neu gewählt worden wäre. Norbert Blüm, bis 1998 Bundesarbeitsminister, erinnert sich. Der Regierungswechsel 82 war ja ein Regierungswechsel während der Wahlperiode. Die FDP hat ihren Koalitionspartner SPD verlassen und eine neue Koalition mit der CDU-CSU eingegangen. Und dieser Regierungswechsel habe die amtierende Koalition vor eine ganz entscheidende Frage gestellt. Nämlich die Überlegung, brauchen wir für diesen Koalitionswechsel nicht auch eine Bestätigung der Wähler, damit wir nicht gesagt bekommen, wir hätten sozusagen mitten auf der Strecke die Pferde gewechselt, obwohl die Wähler ein ganz anderes Gespann auf den Parcours geschickt haben. Auch damals gab es gewichtige Stimmen, die so ein Vorgehen für verfassungswidrig hielten. Nicht wenige spekulierten allerdings, dass sich die Karlsruher Richter dem politischen Druck beugen und die Neuwahlen absegnen würden. Dabei beugten sich die Bundesverfassungsrichter bisher eher selten politischem Druck. Im Gegenteil. Oft genug entschied Karlsruhe gegen den politischen Willen. Das Kabinett war sich darin einig, dass das Urteil des Bundesverfassungsgerichts falsch ist, meine Damen und Herren. Meine Herren, Sie können doch wirklich nicht erwarten, dass ich hier mich hinstelle und sage, das ist ein gutes Urteil. Empörte sich Konrad Adenauer, der erste Bundeskanzler. Damals waren die Bundesverfassungsrichter noch nicht lange in Amt und Würden und schon mussten sie belegen, dass sie sich keinem politischen Druck beugen würden. Bundeskanzler hin oder her. Das haben wir uns so nicht vorgestellt, soll Adenauer erbost, aber im schönsten rheinischen Dialekt ausgerufen haben, als klar war, dass die Richter penibel nach dem Grundgesetz und nicht nach politischen Leitlinien urteilen. Es war die erste Bewährungsprobe der Richter. Etwas später formulierte der damalige Justizminister Thomas Dehler, ein Liberaler, das ist die eine, nach meiner Meinung, sehr gefährliche Auffassung, dass das Bundesverfassungsgericht seinem Wesen nach eine politische Funktion besitze. Diese Meinung geht dahin, dass das Bundesverfassungsgericht eine Überregierung und ein Überparlament sei. Dann kommt die große Frage, quis custodiet custodes ipsos? Wer bewacht am Ende die Wächter des Staates? In der Öffentlichkeit wurde sehr genau registriert, wie die junge Instanz, das Bundesverfassungsgericht, mit dieser Herausforderung umging. Hermann Höpker Aschhoff war der erste Präsident in Karlsruhe und er versuchte, die Wogen zu glätten, ohne allerdings auch nur einen Millimeter von seinem Standpunkt abzuweichen. Ein Staatsmann kann ein politisches Programm entwerfen und muss es tun, nicht aber ein Richter. Wir können nur versprechen, und das verspreche ich im Namen aller Richter des Bundesverfassungsgerichts, dass wir getreu dem geleisteten Eide unserer Pflicht tun wollen, auf das, um mit einem Wort der Schrift zu sprechen, Recht quelle wie Wasser und Gerechtigkeit wie ein starker Strom. Diese ersten Auseinandersetzungen mit der Politik bezeichnet der Jurist und Publizist Uwe Wesel als die erste große Krise der Verfassungsrichter. Bis zum Ende der Adenauer-Ära hätten sich die Juristen allerdings zurückgehalten mit weiteren nicht regierungsfreundlichen Urteilen, analysiert Uwe Wesel. Gut 20 Jahre später. Wieder schauen alle erwartungsvoll nach Karlsruhe. Dieses Mal ist es die Ostpolitik von Bundeskanzler Willy Brandt, die für Aufregung sorgt. Hatte Konrad Adenauer noch jedwede Annäherung an die DDR, geschweige denn Anerkennung, abgelehnt, setzt der Sozialdemokrat Willy Brandt andere Prioritäten. Wandel durch Annäherung lautet sein Motto. Diese Politik gipfelt in dem sogenannten Grundlagenvertrag mit der DDR, den Willy Brandt vehement verteidigt. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, mit diesem Vertrag geht nichts verloren, was nicht längst verspielt worden war. Wir haben den Mut, ein neues Blatt in der Geschichte aufzuschlagen. Dieser Vertrag spaltet die Westrepublik. Mit ihm, so meinten die einen, würde die Teilung Deutschlands nur noch manifestiert. Die anderen wollen beispielsweise Besuche zwischen west- und ostdeutschen Familienmitgliedern erleichtern, kurzum auf diese Art und Weise die Lage entspannen. Der Grundlagenvertrag halte sich an das Grundgesetz, argumentiert Willy Brandt. Dieser Vertrag entspricht der Lage, er ändert nichts an den grundsätzlichen Meinungsverschiedenheiten mit der DDR, er ändert nichts an der völkerrechtlichen Situation in Deutschland. Doch die Beteuerungen des Kanzlers können die Stimmung in der Bundesrepublik kaum ändern. Willy Brandt greift zum letzten Mittel. Auch er will Neuwahlen, seine Ostpolitik vom Volk bestätigen lassen. Dazu musste der Bundestag aufgelöst werden, erinnert sich Norbert Blüm. Brandt hat ja auch mithilfe eines Misstrauensvotums, bei dem seine Minister sich der Stimme enthalten haben, das ist noch kunstvoller, die Neuwahl erzwungen. Weil, das war der Brandtsche Grund, im Bundestag Patt war es noch was anderes wie heute. Willy Brandt wird wiedergewählt. Doch das Bundesverfassungsgericht muss trotzdem Überstunden machen. Denn der Grundlagenvertrag steht zur Prüfung an. Mit einem juristischen Kniff haben Willy Brandt und Egon Bahr Formulierungen gefunden, die die Karlsruher Richter vielleicht akzeptieren können. Sie unterscheiden zwischen staatsrechtlicher und völkerrechtlicher Anerkennung. Während es rechtlich um eine völkerrechtliche Anerkennung geht, ist im Grundlagenvertrag mit der DDR von einer staatsrechtlichen Anerkennung die Rede. Eine nur staatsrechtliche Anerkennung lässt also Raum für juristische Interpretationen. 1973 urteilte das Bundesverfassungsgericht und gab dem Grundlagenvertrag seinen Segen. Der damalige Vizepräsident des Gerichts, Walter Seufert. Die Wiedervereinigung ist ein verfassungsrechtliches Gebot. Aus dem Wiedervereinigungsgebot folgt zunächst kein Verfassungsorgan der Bundesrepublik Deutschland darf die Wiederherstellung der staatlichen Einheit als politisches Ziel aufgeben. Alle Verfassungsorgane sind verpflichtet, in ihrer Politik auf die Erreichung dieses Zieles hinzuwirken. Das schließt die Forderung ein, den Wiedervereinigungsanspruch im Innern wachzuhalten und nach außen beharrlich zu vertreten und alles zu unterlassen, was die Wiedervereinigung vereiteln würde. 10 Jahre später. Mittlerweile heißt der Bundeskanzler Helmut Kohl. Auch er hat sich seine Regierung via Misstrauensvotum und Neuwahlen bestätigen lassen. Während die sozialliberale Koalition einige Niederlagen vor dem Bundesverfassungsgericht einstecken musste, wie beispielsweise die abgelehnte Reform des Abtreibungsrechts, hofft Helmut Kohl nun auf einen anderen Wind. Voller Elan macht er sich das noch in der Schmidt-Ära geborene Projekt der Volkszählung zu eigen. Guten Tag. Sie hören eine Sonderansage der statistischen Ämter zur Volkszählung am 27. April 1983. Die Zählung erfasst die gesamte Bevölkerung. Das sind schätzungsweise 61 Millionen Einwohner. Trotz aller Fortschritte in den statistischen Erhebungsmethoden und Techniken geht das nur mit einer Totalzählung. Totalzählung. Es ist nicht nur dieser Begriff, der große Teile der Öffentlichkeit aufschrecken lässt. Kaum ein anderes Urteil der Karlsruher Richter mobilisiert so sehr die Bevölkerung. Die große Mehrheit will nicht wie die Schafe gezählt werden. Und wieder blicken alle zum Bundesverfassungsgericht, als der Präsident Ernst Bender das Urteil verkündet. Gegen die Volkszählung. Ein Urteil, das heute noch den Maßstab für den Datenschutz setzt und die informationelle Selbstbestimmung des Bürgers manifestiert. Mit dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung wären eine Gesellschaftsordnung und eine dieser ermöglichende Rechtsordnung nicht vereinbar, in der der Bürger nicht mehr wissen könnte, wer was wann und bei welcher Gelegenheit über sie weiß, wer unsicher ist, ob abweichende Verhaltensweisen jederzeit notiert und als Information dauerhaft gespeichert, verwendet oder weitergegeben werden, wird versuchen, nicht durch solche Verhaltensweisen aufzufallen. Das Volkszählungsurteil. 1983 ist die Bevölkerung ganz sicher. Das Bundesverfassungsgericht ist auf ihrer Seite. Doch die Zeiten ändern sich. Mitte der 90er Jahre grollt Edmund Stoiber, bayerischer Ministerpräsident, Richtung Karlsruhe. Von der Hochachtung des Volkes gegenüber den Richtern in den roten Roben scheint nicht mehr so viel übrig geblieben. Vom Soldatenurteil, meine Damen, meine Herren, bis zum Sitzblockadenurteil, bis zum Haschurteil, das sind alles Urteile, die im Grunde genommen an dem Mehrheitsgefühl der Menschen in Deutschland vorbeigehen, weil sonst fühlt sich die Mehrheit geistig nicht mehr zu Hause. Und das ist eigentlich das Problem. Das Problem sind erst einmal Urteile, die der CDU-CSU-FDP-Koalition ganz und gar nicht ins gesellschaftspolitische Konzept passen. Nicht zuletzt die Kruzifixentscheidung, wonach in bayerischen Schulen keine christlichen Kreuze mehr aufgehängt werden sollen, sorgt für maßlose Empörung. Es dauert Monate, bis sich die Wogen wieder glätten. Nach außen hin nehmen die Karlsruher Richter das gelassen, dabei sind sie von der Stärke des Widerstands durchaus überrascht. Doch auch diese zweite Krise, wie Jurist und Publizist Uwe Wesel sie nennt, geht vorüber. Während die Meinungsumfragen bald wieder zeigen, dass die Bundesverfassungsrichter ein hohes Ansehen in der Bevölkerung genießen, brauen sich schon die nächsten dunklen Wolken zusammen. Das verfassungsgerichtliche Parteiverbot, die schärfste und überdies zweischneidige Waffe des demokratischen Rechtsstaats gegen seine organisierten Feinde, braucht ein Höchstmaß an Rechtssicherheit, Transparenz, Berechenbarkeit und Verlässlichkeit des Verfahrens. Das gilt auch für das zu beurteilende Tatsachenmaterial. Das Verbotsverfahren gegen die NPD. Angestrengt durch Bundeskanzler Gerhard Schröder. Weitere Antragsteller und damit in Hauptrollen vertreten, Bundestag und Bundesrat. Es dauert nicht lange und die Richter in den roten Roben reiben sich verwundert die Augen. Viele Beweise stützen sich auf Aussagen von sogenannten V-Leuten, Spitzeln. Deren Identität soll aber noch nicht einmal den Richtern bekannt gegeben werden, um sie zu schützen. Aber wie bitte sollen wir diese Beweise prüfen, fragen sich die Karlsruher. Zu dem Erstaunen kommt alsbald Empörung. Der politische Druck, man möge doch hier einmal alle fünfe gerade sein lassen, schließlich geht es um die Verteidigung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wird immer größer. Ergebnis: Das Verfahren wird wegen formaler Fehler eingestellt. Während sich die Bundesverfassungsrichter einerseits vom politischen Druck offenbar kaum beeinflussen lassen, so machen sie doch andererseits zunehmend auch Politik mit ihren Urteilen. Grundsätzlich, so beschrieb es einmal der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Ernst Bender, bliebe Parteipolitik außen vor. Wer das als frischgebackener Richter in Karlsruhe nicht schnell lerne, habe eine schwere Zeit. Es werde oft hart diskutiert, aber immer an der juristischen Sache orientiert. Doch immer öfter wendet sich die Politik eben direkt nach Karlsruhe. hofft auf einen richterlichen Ausweg, wenn sie selber nicht mehr weiter weiß. Die ehemalige Präsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Jutta Limbach, meinte dazu einmal: Ich sage Ihnen, dass ich das mit einem gewissen Bedauern sehe. Nicht wegen der Arbeitslast des Bundesverfassungsgerichts, sondern einfach, weil die Politiker und Politikerinnen nicht in der Lage gewesen sind, im Verhandlungswege sich über die 1, 2, 3 fragwürdigen Punkte zu einigen. Daneben häufen sich die Urteile, wo die Richter nicht nur den Weg weisen, sondern der Bundesregierung auch ganz klare Auflagen machen, wann was umgesetzt werden muss. Teilweise bis ins Detail. Das geht manchem zu weit. Sollen doch die Bundesverfassungsrichter nur die Leitlinien vorgeben, die Einzelheiten liegen beim Gesetzgeber. Ohnehin scheint es für die Karlsruher nicht einfacher zu werden, in allen Bevölkerungsschichten Verständnis für ihre Urteile zu wecken. Das ist immer sehr schwierig in Zeiten gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Krisen oder ob sie in anderen Politikbereichen Konflikte zwischen Verfassungsorganen dann noch in einer Weise regeln, dass beide im Grunde genommen zu ihrem Recht kommen. Jetzt steht das Bundesverfassungsgericht wieder im Rampenlicht. Eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung hat sich laut Meinungsumfragen für Neuwahlen ausgesprochen. Das wird die Richter kaum beeindrucken. So wie es 1983 schon nicht der Fall war. Der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm. Der damalige Bundespräsident hat auch nicht so aus dem Handgelenk unterschrieben, sondern nach Prüfung, Ergebnis der Prüfung, er stimmt diesem Weg zu. Später hat das Verfassungsgericht denn, bevor die Wahl stattfinden konnte, die Sache zwar abgesegnet, aber mit Kautelen versehen. Genau genommen haben die Karlsruher Verfassungshüter den Artikel 68 des Grundgesetzes noch einmal unter die Lupe genommen und den Bundestagsabgeordneten, die damals Klage anstrengten, dem Grunde nach Recht gegeben. Es sei nicht zulässig, wenn ein Kanzler nur dem Anschein nach eine Vertrauensfrage stelle, mit dem einzigen Ziel, den Bundestag schließlich auflösen zu lassen. Aber der wesentliche Punkt, warum das doch alles rechtens gewesen sei: Helmut Kohl habe Grund genug gehabt zu glauben, dass sich seine Regierung in einer Krise befände und damit nicht regierungsfähig sei. Im Übrigen ist meine Auffassung gegenüber dem damaligen Urteil, an dem ich mitgewirkt habe, wesentlich kritischer. Und zwar deshalb, weil ich nicht glaube, dass die Gründe von Herrn Kohl ausgereicht haben, dass ihm nämlich die FDP sonst von der Fahne geht. Ich würde heute wohl nicht mehr zustimmen. Das sagt heute Ernst Gottfried Marenholz, damals einer der Bundesverfassungsrichter, die über die Auflösung des Bundestages 1983 geurteilt haben. Was sowohl 1983, aber auch schon 1972 in der Diskussion war, als Brandt das Misstrauensvotum stellte, war die Frage, ob der Bundestag nicht ein Selbstauflösungsrecht haben müsse. Aber dass dieser Bundestag sich nicht selbst auflösen darf, mit einer Dreiviertelmehrheit vielleicht, und dann das ganze Volk einem durchschaubaren, klaren Prozess zusieht. Das ist immerhin die Volksvertretung, der Bundestag. Und diese Volksvertretung hat kein Recht zu sagen, wir können im Grunde nicht mehr vernünftig eine Regierung bilden, wir wollen jetzt eine Neuwahl. Natürlich habe es gute Gründe, dass das Grundgesetz eine Selbstauflösung so ohne weiteres nicht vorsehe, meint auch der ehemalige Bundesarbeitsminister Norbert Blüm. Aber die Väter des Grundgesetzes hatten aus der Instabilität der Weimarer Verfassung halt große Ängste und sagten, ein Kanzler kann nur abgerufen werden, wenn ich einen neuen Kanzler habe. Also kann nicht die Hängepartie spielen. Aber so eine Frage darf man jetzt nicht aus der Aufregung des Tages beantworten. Das ist ja eine grundsätzliche Frage. Die Frage ist, ob man der Souveränität des Parlaments nicht auch die Entscheidung darüber lassen sollte, dass es sich selber auflöst und neu zur Wahl stellt. So wird es jetzt also wieder entscheiden, das Bundesverfassungsgericht. Nicht parteigebunden, aber doch schließlich ein Urteil verkünden, das Politikgeschichte schreibt. Vielleicht ist danach ja die Zeit gekommen, dass Politiker handeln, das Grundgesetz ändern, damit es ein transparentes Selbstauflösungsrecht des Bundestages geben kann. Das war Hintergrundpolitik. Heute, wenn es Karlsruhe wieder richten muss. Die Auflösung des Bundestages durch den Bundespräsidenten. Eine Sendung von Claudia Sanders. Redaktion Bernd Kalliner. Morgen im Hintergrundpolitik: Aufwacht am Kreuzweg der Welten. Die geostrategische Bedeutung der zentralasiatischen Republik Tadschikistan.